Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Nicht noch ein Marvel-Podcast. Und heute reden wir über Captain Marvel. Ha, natürlich, da ich das immer nicht alleine machen will, sind meine zwei besten Freunde dabei. Einmal der Jürgen. Hallo Jürgen. Servus, hallo. Und der Markus. Hey Markus. Ich mach lieber ein Schlafi. Erinnere ich noch, als ihr zum ersten Mal gesehen habt? Ja. Habt ihr den damals im Kino gesehen? Nein. Noch erinnere ich mich. Also du hast den nicht im Kino gesehen? Nee, wir haben den dann auf Blu-ray irgendwann nachgeholt gehabt. Das war, glaube ich, einer der wenigen, die ich noch im Kino gesehen hatte tatsächlich. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich war im Kino damals. Damals, als ich im Kino gesehen habe, dachte ich mir so, ach, so ist ja gar nicht so schlecht. Dann habe ich ihn nochmal gesehen gehabt vor ein paar Wochen. Dazu kommen wir gleich. Markus, bei dir? Ich habe ihn vor 2,5 Wochen zum ersten Mal geguckt für diesen Podcast. Okay. Und bin sehr überrascht, wie wenig ich jetzt noch weiß. Nach 2,5 Wochen. Und das ging mir eigentlich nach dem Film schon so. Ja, ich habe gestern geguckt und mir fehlen schon wieder vieles, was passiert ist. Um Gottes Willen. Regie führten Ryan Fleck und Anna Boden. Die beiden machen immer zusammen Sachen. Half Nelson zum Beispiel, The Big C oder halt Captain Marvel. Schauspieler sind Samuel Jackson, Clark Gregg ist kurz dabei als Coulson. Lee Pace als Ronan the Accuser ist nochmal ganz kurz dabei. Neu dabei ist Brie Larson als Carol Danvers, bekannt aus 30 über Nacht, Scott Pilgrim oder Kong Skull Island. Jude Law als Young Rock. Jude Law ist bekannt aus AI, Sherlock Holmes und Gattaca. Ben Mendelsohn ist bekannt dabei als Jude Law. Ja, eigentlich schon, ja. Irgendwie. Der gute Ben Mendelsohn ist dabei als Talos bzw. Keller. Und ist unter anderem bekannt für Killer Elite, The Dark Knight Rises, Killing Him Softly ist auch ein ziemlich bekannter Schauspieler. Ready Player One war auch dabei, da glaube ich sogar den Bösewicht gespielt. Ja, ja. Captain Marvel erschien erstmals 1976 in Super Heroes 12 und 1977 als Miss Marvel. Ja, fangen wir direkt an mit Stan Lee Credits. Fand ich cool. Direkt Tränen in den Augen gehabt, ja. Ja, direkt Tränen in den Augen gehabt. Das ausgerechnet bei dem Film sein musste. Ja, ja, ja. Wir starten mit Character Development, Fighting und der Traum von der vom Traum Foreshadowing. weil wir starten hier direkt mit den also sie heißt der Charakter heißt Viers Carol Danvers, das heißt Viers, wird sie halt so genannt, das erfährt man erst später. Und ja, sie träumt halt von anscheinend einer Schlacht, die sie hatte und einem Unfall, den sie hatte und wacht halt in Cyberpunk auf. Ja. Das ist wie Cyberpunk. sie wird dann zum Training gerufen von bestimmt nicht dem Bad Guy. Tatsächlich nicht, ja, irgendwie nicht. Nettes Holodeck ist, auf dem sie sich dann befindet, weil sie redet dann mit der obersten Intelligenz, die irgendwie in deinem Gehirn rumbuschelt und sich mit einer Autoritätsfigur sich dir vorstellt, was auch immer. Man erfährt nicht genau, was die oberste Intelligenz ist. Man weiß nur, sie ist halt da. Sie ist halt so diese omnipräsente Macht, die Kree anscheinend beherrscht, aus welchem Grund auch immer. Ja, richtig. Dann der Typ aus Guardians of the Galaxy One. I love at the inside. Der war gut. I've never seen you laughing. I'm laughing at the inside. Ah, okay. Dann kommen wir direkt zu einem Einsatz auf Talios, wo halt wie heißen sie? Nicht die Kree. Die Shapeshifter halt. Halt ja. Die Shapeshifter halt, richtig. Wo die halt drin vorkommen, was ich sehr, sehr cool finde. Ich mag dieses, erstens mag ich das Make-up von denen, weil das Practical Effects sind. Und die sehen halt wirklich aus wie ein Volk. Ja, die sehen wirklich aus wie ein außerirdisches Volk, das stimmt, ja. War ein netter Fight auf jeden Fall, du weißt nie, wer ist, das fand ich ziemlich cool. Dann eine interessante Art, das Gedächtnis zu durchforsten. Sie auf den Kopf drehen und dann das Gehirn anzapfen. Dann das Gehirn anzapfen, richtig. Und man merkt da schon, die Regisseuren haben der Brie Larson. Brie Larson ist eigentlich in den anderen Filmen, weil ich habe erst neulich Scott Pilgrim geguckt, nach langer Zeit mal wieder, und da war halt auch Brie Larson. Und Brie Larson ist da fantastisch. genau wie in Kong Skull Island. Brie Larson, super. In dem Film ist sie scheiße. Ja, da scheint die Regie überhaupt nicht funktioniert nicht gut zu haben. Keine Ahnung. Nee, also sie smirkt zu oft, sie wirkt zu oft, als ob sie weiß, dass sie in einem Film ist. Das ist ja ein bisschen sehr strange auf jeden Fall. Irgendwie sehr schrottige One-Liner, ja. Oh Gott, ja. Die mich halt sehr an Star-Lord erinnern, wo es aber bei Star-Lord albern nicht ernst gemeint ist, weil bei Star-Lord soll ja albern wirken, ja. Aber sie meint diese blöden Sprüche ja ernst. Das ist das Stimme. Ja, diese ganzen, hey, weiß jemand von euch, wie diese Dinger hier abgehen? Nein? Okay, gut, dann verbrücken ich euch jetzt. God damn it. Skrulls hießen die Skrulls, das genau. Make-up ist nicht, ja. Dann steigt sie in die Escape-Pods. Die Escape-Pods sind auch nicht mehr das, was sie immer waren, fallen einfach auseinander. Yeah. Aber sie landet in einem Blockbuster, was ich cool finde. Blockbuster, für die Leute da draußen, die das nicht wissen, ist eine Videoverleihkette gewesen in Amerika. Sozusagen so eine Videothek. So ein Ort, wo Markus seine Jugend verbracht hat, genau. Richtig. Meine Wochenenden. Ich habe meine Wochenenden dort verbracht. Aber mir ist nie ein Captain Marvel begegnet. Gott sei Dank. Nee, die hört ja auch nur nachts dadurch. Die hört ja auch nur nachts dadurch. Und dann knallt sie einen True Lies Pappaufsteller ab. Ja, sie erschießt einen True Lies Pappaufsteller und nimmt die Kassette The Right Stuff, Stoff, aus dem die Helden sind, von 1983 in die Hand. So komplett random so. Was ist das? Und guckt ihn halt an. So, hä? Aber kein Problem, dem dran gibt es direkt ein Radio Shack. Radio Shack ist im Prinzip, was kannst du sagen? Saturn? Ja, so Saturn Media Markt mäßig. Ja, ist halt da, wo du dann Hi-Fi und so Kram gekauft hast, ja. Ja. Dann der furchtbare Same Outfit Joke, wo die Skrulls auf der Erde landen und der eine sagt: Hey, die ist schon vergeben. Lustig. Hey. Oh, hi, Coulson. Yay, Coulson lebt noch. Er ist etwas verjüngt und weird aus. Da sieht es nicht so gut aus. Aber bei Samuel L. Jackson. Ich muss zugeben, der verjüngte Samuel Jackson sieht so gut aus. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man meinen, die hätten den aus der Vergangenheit geholt. Das ist irre. Ja, das ist auch also noch das Beste wirklich am Film, wie sie ihn verjüngt haben. Ja, es ist fast schon lächerlich. Da war es wirklich mal, wo es wirklich gut funktioniert hat. Ich bin das, dass es bei Coulson zwar gesehen hat, aber es war trotzdem nicht schlecht gemacht. Coulson war nicht so lange da, deswegen hast du es nicht so stark gesehen. Aber bei ihm haben sie sich Mühe geben müssen. Ja, es ist bei Coulson, man merkt, dass irgendwas nicht ganz stimmt. Das ist richtig, aber es ist gut genug, dass es nicht negativ auffällt, meiner Meinung nach. Ja, dann der Fight in dem Zug war ganz cool, wo sie die alte Lady verprügelt hat. Und natürlich dann auch Stan Lee Cameo! Ich glaube, das war sogar sein letztes Cameo. Das müsste sein letzter Cameo gewesen sein. Ich weiß nicht, ob da noch Deadpool dazwischen noch war, aber ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ja. Eins seiner letzten Cameos auf jeden Fall. Er liest das Buch zu Mallrats in einem Film von Kevin Smith, wo er mitgespielt hat. Mallrats ist ein super Film. Kann ich nur empfehlen. Der ist wirklich gut. Allgemein, die Kevin Smith-Filme sind eigentlich alle ziemlich gut. Ich mag halt, wie sie Stan Lee anschaut und ihn einfach nur anlächelt. Ja. Ja, so. Und er lächelt zurück, fand ich super. Fand ich sehr schön. Sehr schöne Hommage eigentlich. Und wie sie dann die Oma verbringt. Und ein Coulson ist mein geil. Fake. Ja, das war super. Und ein Coulson ist ein Fake. Und diese Fake. Okay, ja, Sir, sie haben mich hier im Blockbuster stehen lassen. Wo sind denn alle? Wo sind denn alle? Das war ziemlich cool. Dann kommt Viers kommt in ihre alte Bar. Besser gesagt, Viers fährt zu ihrer alten Bar. Indem sie Motorrad geklaut hat, ja. Indem sie Motorrad geklaut hat. Das war so ein bisschen Terminator-mäßig irgendwie. Ja, auch, dass sie sich dann eine Lederjacke und alles geholt hat, ja. Ja. Skrulls können nur kurze Erinnerungen nachahmen. Wir erfahren ein bisschen was von Furys Backstory. Er heißt nur Fury. Ja. Was ist mit ihrer Frau? Die nennen mich Fury. Was ist mit ihren Kindern? Die nennen mich Fury. Also ihrer Mutter, die nennt mich Fury. Ja, nennen mich Fury. Fury Spy Stuff. Und wie beweisen sie, dass sie auch ganz klar sind? Pff, das war ein Plutonenstrahl. Pff. Das können die nicht. Wo soll ich das wissen, dass sie das nicht können? Das ist furchtbar. Goose, beste Katze ever. Beste Szene im ganzen Film, wo dann Fury dann auf einmal, du bist eine schöne Katze. Oh, was bist du für eine schöne Katze? Oh, oh, oh, oh. Hallo, Fury. Ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, aber diese Katze, oh, diese beste Katze. Beste Szene im ganzen Film. Ja, don't at me. Ja, es ist die beste Szene im ganzen Film. Ich finde auch gut, dass sie heißt wie ein Charakter aus Top Gun. Ja, es wird doch kein Zufall sein. Ja, absolut. Ich bin übrigens auch hier, vor allem wegen den Fighter Pilots und so weiter. Mhm. Ich oute mich hier, ich habe nie Top Gun gesehen. Noch nie in meinem Leben, keine Ahnung. Es ist aber ich weiß, wie der, gut der, es ist. Der most 80s Film, den es gibt. Also mehr 80er geht gar nicht. Richtig, ja. Wir finden mehr über Wirs heraus und Lawsons Name war Marvel. Haha. Ne? Ja, witzig. Oh nein, der Boss ist nicht der Boss, und der eigentlich sein sollte. Ja, gute Arbeit, Nicholas. Gute Arbeit, Nicholas. Gute Arbeit, Nicholas. Und der Blick so, the fuck? Der Blick war so wirklich so, motherfuck. Ja, wenn es ein normaler Samuel Jackson-Film gewesen wäre, hätte er es gesagt, ja. Ja, vermutlich. Colt's ein good guy? Ja, sie sind nicht hier. Sie sind nicht hier. Genau. Danach wird, schaffen sie es abzuhauen. Goose ist mit dem Flugzeug. Beste Katze ever. Mhm. Oh, hi, Rowan, der Accuser. Wo ich auch so dachte, so, was macht der denn hier? Ja, es geht halt um die Kree. Und er ist ja einer der Generäle der Kree gewesen, bis er sie verraten hat. Das war so mein erster Anhaltspunkt, dass die Kree wohl nicht doch die Guten sind. Das war so, okay. Interessant, dass er da auftaucht. Dass sie dafür auch echt nochmal Lee Pace geholt haben, ne, für den kurzen Auftritt. Ja, schon. Schon ganz kurz. Und dann trifft Wirs auf ihre beste Freundin. In ganz großen Anführungszeichen, ja. Beste Freundin in Anführungsstreichen, in 28 Anführungsstreichen. Die zusammen gearbeitet haben, zusammen gewohnt haben, zusammen Mädchen großgezogen haben, aber nur Freunde sind. Aber hey, sie sind nur Freunde, sie werden Arbeitskollegin, denn sie ist eindeutig nur die Tante des Mädchens. Ja. Klar. Genau. Da ist doch nichts Seltsames dabei. Da gehört vor gar allem keine wie halt hier, wie heißt sie? Maria Rabeau, glaube ich, ne? Ihre beste Freundin. Die reagiert nicht darauf, als würde sie gerade ihre beste Freundin wiedersehen. Ich finde es so traurig, dass es halt das MCU ist und die da halt nicht Vollgas gehen dürfen, weil entweder ihr lasst sie ein lesbisches Paar sein oder ihr lasst es einfach sein. Das ist halt so, was soll der Quatsch? Ja, es ist so offensichtlich, so on the nose, und dann zieht es nicht durch, ihr Pisser. Sie haben es halt nicht getraut. Mir haben es auch nicht, und ich finde das sehr schade. Ich muss sagen, ich finde es super schade, weil es hätte super reingepasst. Hätte es auch. Da wäre nichts Negatives gewesen, das wäre nicht so, also meines Erachtens hätte es da gar keinen Shitstorm geben können im Sinn, hey, ihr wollt unbedingt woke sein, wie es gewisse andere Firmen immer abbekommen. Es wäre so, also, natürlich gewesen. Ihr wisst, was ich meine und wen ich meine. Es wäre hier ausnahmsweise natürlich gewesen und dieser Konzern hat es hier ausnahmsweise mal nicht durchgezogen. Ich liebe es ja, es gibt auch so Fotos, da gibt es so komplett random Fact, da gibt es so ein Foto von zwei Dudes, ne? Mhm. Das ist der und sein bester Freund. Sie lebten 30 Jahre lang glücklich zusammen. Das waren beste Freunde. Ich so, alles klar, auf jeden Fall. Beste Freunde, ja. Die waren sicherlich nur beste Freunde. Vor allem, wie sie sich gerade umarmen. Ja. Wir erfahren mehr über Carols Backstory. Wir erfahren, dass die Lawson ein Alien war. Auch und eine What a Twist, Jude Law. What a Twist, Jude Law ist der Bösewicht. Ich habe es früher nicht kommen sehen, damals, als ich zum ersten Mal gesehen habe. Habe ich nicht gesehen, dass das Jude Law irgendwie der Bösewicht sein könnte. Das war für mich so, seine cool. Sister-Augen haben es auch gar nicht verraten. Wir erfahren auch, wie Carrie ihre Kräfte gekriegt hat, weil wenn man auf einen Alien-Schiff schießt, was explodiert, bekommt man Kräfte. Ja, klar. Kriegst du da keine Kräfte, merken, oder was? Nee, ich nicht. Ich musste nur furzen die ganze Zeit. Die Kree sind also Kriegsverbrecher. Also, das heißt, die kommen einfach irgendwo hin und töten alles und übernehmen das aus Langeweile. Genau. Im Prinzip sind sie die Viltrumites aus Invincible, nur in Scheiße. Oder die Mandalorianer aus Star Wars. Ja, habt ihr Invincible gesehen? Empfehle ich euch. Gut, ist sehr, sehr gut. Auch die Comics. Steht noch auf meiner Liste. Die ist lang. Ich weiß nicht, wer ich bin. Du bist Carol Danvers, meine beste Freundin. Vor allem, sie sagt das so, als müsste die ganze Audience genau wissen, wer Carol Danvers so war und ist und wofür sie stand. Ihre beste Freundin. Nee, sie stellt sich ja dahin. Du bist Carol Danvers. Ja, schön. Was heißt das für mich als Zuschauer, dass sie das jetzt nochmal so deutlich sagt? Sie ist also Marvel Jesus, ich verstehe. Das ist der falsche Film, Stefan. Oh, stimmt, ja, sorry. Es ist halt wirklich so, dieses Du bist Carol Danvers, meine beste Freundin. Und nur die Tante von dem kleinen Mädchen. Richtig, und nicht die zweite Mutter, weil wir wissen auch nie, wer der Vater ist oder so. Nein. Nö. Also gut. Carol bekommt ihr Kostüm. Das Kostüm sieht ganz nett aus. Ich hoffe, es ist nicht CGI. Ich schätze mal schon, dass es CGI ist. Der Tesseract ist der Energiekor. Welch Zufall. Was für ein zufälliger Zufall, ja. Was für ein zufälliger Zufall. Die Skrulls verstecken sich seit Jahren im All, wo ich mir denke, so, okay. Und keiner hat sie gesehen, natürlich nicht. Keiner hat sie gesehen. Oh nein, die Bösen haben es irgendwie geschafft, das Ding zu finden. Wie auch immer. Vermutlich haben sie den Anzug von ihr getrackt. Das kann sein. Sowas. Carol kriegt ihre Superkräfte und wird zu Super Carol, nachdem sie soll sich ja die ganze Zeit zurückhalten. Oh, halt dich zurück. Oh, ja, weil er genau weiß, wenn sie endlich nach diesem viel zu langen Struggle, was wieder viel zu lang gedauert hat, obwohl alle wissen, worauf es hinausläuft, aber sie müssen es irgendwie noch über 20 Minuten strecken. Oh, und dann verwandelt sie sich in einen Super Saiyajin. Und du kannst mir nicht erzählen, dass das kein Super Saiyajin ist. Ich wollte es gerade sagen, in einen Super Saiyajin. Wie sich die Haare durch die Aura hochstellen und alles. Fick dich, das ist ein Super Saiyajin und fertig. Super Saiyajin sind die Haare 1. aber nicht genug gegelt. Ja, das stimmt. Dafür fliegen es zu, stellt sich übrigens auch noch heraus, dass Goose keine Katze ist, sondern ein Flirken. Ja, und er futtert den Tesseract, was ich sehr geil fand. Der hat einfach Tentakel, Goose, die er ausfahren kann aus seinem kleinen Körper. Goose ist das ist keine Katze, das ist ein Flirken. Was soll das ein Flirken? Und dann siehst du später. Und dann halten sie ihre Dragon Ball Scouter da dran. Hier, das ist ein Mensch, der ist überhaupt nicht gefährlich. Oh, das ist ein Flirken. Ja. Ein Flirken, Gefahrenstufe hoch. Es war ein ganz netter Fall zwischen Carol und ihren Kollegen. Auch der Raumstation war ganz nett. Im Gegensatz zu sonst ganz furchtbar choreografiert, meiner Meinung nach. Ja, schlimm choreografiert. Also, Jetzt kann sie dann plötzlich auch fliegen. Entweder liegt es daran, dass Brie Larson irgendwie die Choreo selber nicht auf die Reihe gekriegt hat, was ich aber irgendwie nicht glaube. Aber die haben irgendwie die Kampfchoreografie, es ist viel zu schnell geschnitten. Ich kam mir vor, als würde ich mir halt hier Taken 5 anschauen. Das ist halt so, Tekken 3 war das mit den 1000 Schnitten. Ja, wo sie irgendwie 7 Schnitte gemacht haben, bis er endlich mal über den Zaun gewesen ist, genau. Und, also der Fight, also man hat gesehen, es gibt Videos, wo sie tatsächlich trainiert hat und das kann die auch. Du hast halt echt gesehen, es war irgendwie ziemlich scheiße zusammengehäkelt. Ja, und die konnten irgendwie nicht damit umgehen, dass sie ja jetzt fliegen kann und das konnten die überhaupt nicht vernünftig in den Kampf einbauen. Nee, absolut nicht. Der Dogfight war ganz nett zwischen den ganzen Leuten. Ja. Dann greift Ronan an. Und ich dachte so, oh shit, Ronan greift an. Und dann, aber der Super Saiyajin regelt schon, alles gut. Ja, so, da dachte ich mir so, Moment mal, wie regeln die das? Das Ronan lebt ja noch. Wie macht ihr das? Ja, Broly kommt, ganz einfach. Nicht der Super Saiyajin, sondern Broly. Der legendäre Broly Super Saiyajin, genau. Richtig. Und die kann alleine eine ganze Flotte kaputt machen. Natürlich kann sie das. Ist ja auch überhaupt kein kompletter Power-Level-Break zu den anderen Charakteren, die wir bisher kennenlernen durften. Sie ist Marvel Super Saiyajin. Die Frau ist komplett OP. Ja. Sie ist Marvel, eigentlich ist sie Marvel Supergirl. Ist so. Sie ja, ist ich weiß, Supergirl, aber ich finde, dass sie zum Power-Scaling vom restlichen MCU halt nicht passt. Also sie ist, absolut sie nicht. Ist nicht Marvel Supergirl, sie ist tatsächlich Marvel Superman. Ja. Supergirl ist nicht so heftig wie Marvel, also wie Captain Marvel. Das trifft schon eher auf Superman. Also, wenn ich hier in den richtigen Konstellationen bin, bin ich unbesiegbar, ich vernichte Armeen, ich bin generell der Gute und du kannst mir tun und lassen, was du willst, ich gewinne trotzdem. Das Problem ist halt bei ihr, sie ist zu OP. Für das MCU. Für das MCU, wie es erschaffen wurde, ist sie zu stark. Genau. Absolut, hundertprozentig. Sie ist viel zu stark. Deswegen muss sie ja bei den großen Fights immer rausgelassen werden, weil sonst wäre das Ding erledigt mit einem Wimpernschlag. Deshalb haben sie sich ja dahingestellt, Die ist halt am anderen Ende von Universum jetzt. Die ist jetzt weg. Aber mit einem Pager aus den 90ern, den sie gepimpt haben, kann sie im Notfall gerufen werden. Sie haben das Poochie-Ending genommen aus den Simpsons. My planet needs me. Sehr gut. Ronan gibt einfach auf, weil warum sie auch immer ihn am Leben lässt. Dann so, ja, verpiss dich. Okay, Ronan geht. Alles klar, see you in Guardians, bye. Und dann kommt noch eine relativ lustige Szene, wo ich zumindest einmal laut aufgelacht habe. Wo die Bösewichtssprache von Jude Law unterbrochen wurde. Ja, wo er dann sagt, hier, komm, zeig mir ohne deine Kräfte, wie stark du bist. Pff. Da hab ich doch lachen müssen. Weil wirklich, hier, ich hab dir beigebracht, komm, zeig mir jetzt ohne deine Kräfte, wie stark du bist. Und sie hat wirklich völlig richtig gesagt, warum sollte ich dir was beweisen müssen? Es ist halt so. Ja. Weil er es ihr eingetrichtert hat. Dachte er. Ja, stimmt. Ich fand's halt so lustig. Vor allem, sagen wir mal, er hätte sie in den normalen Zweikampf besiegt, dann hätte sie ja trotzdem nur wieder ihre Kräfte aktivieren müssen und wäre trotzdem im Eimer gewesen. Es macht überhaupt keinen Sinn, sich überhaupt mit ihr anzulegen. Ja. Und das, was die ganze Zeit angeteased wird, passiert doch. Goose kratzt Furys Auge. Ja. Und was auch immer aus Goose wird. Ich glaube, Goose taucht in den Marvels nochmal auf, soweit ich weiß. Ja, Goose taucht da nochmal auf. Carol gibt Fury den Pager, den sie umgebaut hat. Und dann, mach's gut, kleines Mädchen, wir sehen dich wieder, wenn du außersehen Kräfte bekommst in der Wanderserie. Und Fury benennt die Avengers-Initiative. Weil natürlich hat Carol Danvers den Spitznamen Avenger gehabt. Yes, na, selbstverständlich. Sie ist ja auch der Marvel-Jesus, der Mittelpunkt des Universums. Und wie Stefan eben richtig gesagt hat, wir erfahren nur eben, dass er seine Narbe am Auge bekommen hat, weil der Flurken ihn gekratzt hat. Richtig. Das ist das große Geheimnis hinter der Narbe von Nick Fury. Hat das zu Tony irgendwann mal gesagt, dass er die Narbe hat, weil er zu viel vertraut hat oder sowas? Irgendwie sowas, ja. Ich habe irgendjemandem zu viel vertraut. Ist eine Katze, ehrlich? Wirklich? Okay. Ich mag halt, wie Coulson dann auch reinkommt und dann sagt, man munkelt, sie haben gegen fünf von den Kree auf einmal gekämpft und daher die Narbe. Ich werde das nicht verneinen, aber auch nicht bestätigen. Richtig, ja. Aber ganz ehrlich, wem hätte Fury sonst vertraut, wenn nicht einer Katze? Ja, wie verrückt er nach Katzen ist. Das ist ja nicht normal gewesen in dem Film. Es war so lustig. Es war sehr, sehr weird, ja. Erste Abspannszene ist ein Endgame-Teaser. Da geht's dann in das große Finale im Prinzip. Mhm. Und die zweite Abspannszene ist aber nur Goose kotzt den Tesseract wieder aus. Die Szene, so da, die der Szene dauert auch Erde. Wieder 5 Sekunden zu lang. Das ist ja so, so kam der Tesseract auf die Erde, denkst du. Ehrlich? Ja, vor allem, ich muss da eigentlich irgendwie 20 Sekunden zuschauen, wie eine Katze kotzt. Spei das Ding doch jetzt einfach aus, meine Fresse. Ja, es ist, ja. Der Film ist okay. Er hat seine Schwächen, er ist sehr vergessenswert. Er ist auf jeden Fall kein Ant-Man and the Wasp. Nein, das nicht. Er ist auf jeden Fall unterhaltsamer als das. Die schauspielerische Leistung von Brie Larson ist halt nicht die beste. Sie wirkt wirklich zu, hey, ich bin in dem Film. Cool, oder? Sie kann nur entweder so leicht den Mundwinkel hochziehen oder böse gucken. Mehr kann sie nicht. Ja, schon. Außer wenn sie Stan Lee anschaut. Ja. Oder so ein Smirk in die Kamera. Aber das liegt an Stan Lee, nicht an natürlich, dir. Das ist ja einzig und allein Stans Charisma. Ja? Wie gesagt, er ist meines Erachtens sehr vergessenswert. Kein besonders guter Film, aber auch nicht der schlechteste. Er kriegt von mir eine 6 von 10. Wie schaut's bei euch aus? Ich möchte dabei noch kurz erwähnen, den schlechtesten Joke im ganzen Film, im ganzen MCU-Kosmos, wo der eine Pilot auf sie zukommt und sagt, es heißt doch nicht umsonst Cockpit. Ja? Oh ja. Ja, ja. Ist der mir so... Ja, ich weiß, dass Pilotinnen sich den Spruch sich bestimmt anhören müssen, aber das war so unnötig. Egal. Ich bin auch so bei einer 6 von 10. Man kann ihn sich schon anschauen, aber wirklich nur, um in dem Hintergrund plätschern zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Wie schaut's bei dir aus, Markus? Also, da er so vergessenswert ist und auch nicht wirklich gut, würde ich nie über 50% der Gesamtstimme geben. Also ist es eine 5 von 10. Ja, über 50% ist für mich schon mehr als nur, du kannst ihn mal gucken. Ja, das stimmt. Wir haben ja eine Weile gebraucht, um den Cast hier aufzunehmen. Ich breche jetzt die Immersion. Ich muss sie tatsächlich nochmal anschauen und so beim nochmal gucken. Nee. Skip. Alles klar, ich weiß, was los ist. Nee, ich will dich nochmal schauen. Aber wie gesagt, mal einmal gucken, so aller 10, 15 Jahre oder so, ist ja ganz gut. Ja, ich sag's mal so, wenn man wie wir mal wieder das ganze MCU durchschaut, da kann man sie schon laufen lassen. Ant-Man and the Wasp würde ich nach wie vor einfach auslassen. Also es gibt ja tatsächlich eins, was ich an dem Film schade finde, und das kann ich jetzt ganz am Ende erwähnen, dass dieser Film noch nicht existiert hat, als ich das gesamte damals verfügbare MCU im Kino angeschaut habe, wo ich 24 Stunden im Kino war. Das wäre der perfekte Nickerchen-Film gewesen. bei mir war es leider Iron Man 2. Ah. Ja, das ist halt. Wie gesagt. Doch. Nicht der beste, nicht der schlechteste. Er ist mittelmäßig. Aber beim nächsten Mal kommen wir zu Endgame. Und das. Ah! Da möchte ich einmal das eigentlich völlig overusede Wort aus dem Internet benutzen: Peak. Einfach Peak. Einfach, ja. Nein. Absolut Cinema. Nein, für mich ist es Peak. Es wurde nie wieder so gut. Das stimmt allerdings, ja. Das ist leider wahr. Okay, Freunde, ich danke euch, dass ihr mit mir hier wart und über Captain Marvel gequatscht habt. Jederzeit. Immer wieder gern. Jawohl, und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht gut, Freunde. Bye, bye.